Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasser am Mikrofon und mit Musik aus dem Netz. Diesmal vom mexikanischen Netlabel Pony Republic. Los geht's mit einem Folk-Duo aus Venezuela, aus der Hauptstadt Caracas. Jóvenes y Sexys mit El Reloj. Jóvenes y Sexys mit El Reloj. Der Song stammt von der Debüt-EP des Folk-Duos aus Caracas, Venezuela, und zudem gibt's auch ein sehr schönes Musikvideo. Das findet ihr genauso wie die Links zur Musik bei uns im Netz. Bruno heißt die Mini-EP bzw. das Mini-Album, die EP des Duos. Erschienen ist das Ganze 2008 bei dem Netlabel Pony Republic. Kürzlich erschien dort auch eine Remix-Version der EP, die heißt passenderweise Bruno Remixed. Hier eine Neuauflage des eben gehörten Stückes El Reloj von Maria y José. Yeah. El Reloj von Jóvenes y Sexys hier im Remix von María y José. Und weiter geht's mit Folk aus Venezuela. Wir hören Suerte von Jóvenes y Sexys. Danach folgt eine neu bearbeitete Version des Stückes, die ja nicht nur eine Neuauflage, sondern auch eine Fortsetzung darstellt. Die heißt Suerte Part 2. FM. Suerte Part 2 von Jóvenes y Sexys, was so viel wie jung und sexy heißt. Chiqui und Loquila heißen die beiden Musiker aus Caracas, die hinter diesem Projekt stecken. Ab und zu kommen aber auch noch andere Musiker dazu. In dem folgenden Stück werden sie zum Beispiel von dem belgischen Künstler, ja, wie spricht man den jetzt aus? Joye oder Joy unterstützt. Wir hören das Original Gold Day und dann im Anschluss daran den Remix von PPP. Ganz schön viele einsilbige, aneinander gehangene Künstlernamen heute. Also Gold Day von Jóvenes y Sexys. FM in eigener Sache. Music sounds better with you, finden wir. Und wenn ihr findet, Music sounds better with Byte, dann helft uns weiterhin für euch, ein gutes Radioprogramm ohne Werbespots zu produzieren. Werdet Freund von Byte FM. Damit unterstützt ihr ByteFM und bekommt kostenlos Zugang zu unserem Archiv. Alle Infos unter Freunde von ByteFM auf unserer Homepage. We'll be right back. Loveness is Sexy mit Gold Day, geremixt von PPP, einem Remix-Künstler aus Mexiko, geschrieben übrigens P-E-P-E-P-E. Und bevor wir mit der Bruno-EP von Jóvenes y Sexys weitermachen, hören wir ein Stück von PPP, und zwar aus dem Jahr 2008, Lead and Follow, ein Remix, den er für The Me Band gemacht hat. We'll be right back. The Me Band mit Lead and Follow, und zwar im PPP Remix. Remixes heißt das passende Album dazu. Wer es haben will, der geht einfach auf die Seiten des mexikanischen Netlabels Pony Republic, denn dort stehen alle Songs dieser Sendung zum freien Download bereit. Links dorthin findet ihr aber auch natürlich bei uns im Netz. Vorhin spielte ich ja ein Stück von Jóvenes y Sexys, an dem der belgische Musiker Joy beteiligt war. Gold Day hieß das gute Stück. Bevor wir uns wieder dem Folk-Duo aus Mexiko zuwenden, hören wir mal, wie der Belgier klingt, wenn er denn alleine Musik macht. Hyper Green heißt das folgende Stück. Joy, oder wie auch immer man diesen merkwürdigen Künstlernamen ausspricht, mit Hyper Green von seiner Green EP. 4 schöne Folkstücke sind drauf, die klanglich sehr wohl an die Freunde Jóvenes y Sexys aus Venezuela erinnern. Kein Wunder also, dass die drei auch bei einem Song zusammen ihre Hände im Spiel hatten. Hier nochmal ein klanglicher Vergleich, diesmal ein Coversong von Jóvenes y Sexys, eigentlich von den Breeders, Divine Hammer. I'm just looking for the way around. It disappears this year. You're the right and water. I'm just looking for the divine hammer. One divine hammer. One divine hammer. Sexys mit Divine Hammer. Und wem der Song bekannt vorkam, das Original stammt von den Breeders aus dem Jahr 1993. Das Stück war damals sogar in den Charts. 15 Jahre später schwappte der Song dann rüber nach Mexiko. Dort erschien dann zumindest das eben gehörte Stück, also die Coverversion von Jóvenes y Sexys im Jahr 2008. Und zwar erschien das Ganze bei dem Netlabel Pony Republic. Und vor knapp 2 Wochen erschien dann dort ein Remix bzw. Remake dieses Coversongs von Nuro, ein Künstler, der Musik anscheinend sehr gerne zerhackstückelt. Das zeigen die folgenden 2 Stücke, Divine Hammer und Diamante. Just looking for one divine hammer. I'd bang it all day. Ba-da-ba-ba. I'm just looking for a way around. Disappears this near. Divine hammer, one divine hammer, dear. Byte FM. Diamante zu finden ist dieser Track auf seiner 2008er Amigos EP. Die gibt's als freien Download und zwar bei dem mexikanischen Netlabel ponyrepublic.com. So findet man die Seite im Netz. Alle Songs dieser Sendung erschienen bei diesem Netlabel. Eine der aktuellen Veröffentlichungen stammt von Capullo, ein Elektro-Latin-Trio aus Mexiko. Wir hören zwei Stücke ihrer Informatica Romantica Debüt-EP, und zwar Prendo el Ordenardo oder so ähnlich. Thank you. Byte FM. Mit Camionero. Wer die komplette EP der Mexikaner hören will, der findet Erlösung auf ponyrepublic.com. Dort gibt's 6 Stücke auf der Informatica Romantica EP. Von einer recht aktuellen Veröffentlichung kommen wir nun zu einem Klassiker bei Pony Republic, Buffy bzw. Mateo González Buffy. So heißt der Mexikaner mit vollem Namen. Seine Homeless Hero EP gehört definitiv zu den Highlights des Release-Katalogs bei Pony Republic. Wir hören 2 Stücke daraus, den Titeltrack Homeless Hero und We Begin. Reading your mouth, let me feel. We Begin von seiner Homeless Hero EP. Erschienen ist das Ganze bei Pony Republic und von diesem Netlabel stammte jeder Song dieser Sendung, die für heute ihr Ende findet. Wie eben angekündigt, gibt's noch einen Track, so wie der eben gehörte, auch von dem mexikanischen Elektrokünstler Boofy. Homeless Hero, ein Song seiner ebenso betitelten Debüt-EP. Info- und Download-Links gibt's wie immer bei uns im Netz. Und damit sage ich, Christian Grasse, tschüss, bis bald und danke fürs Zuhören.